Dialog 4. Können wir nicht den Bus nehmen? Mit dem Auto finden wir da keinen Parkplatz. Mal sehen. Nein, der nächste Bus fährt erst in einer Stunde. Gibt es hier eine U-Bahn-Station? Ja, aber bis dahin sind es 20 Minuten zu Fuß. Dann nehmen wir doch das Auto.